Aus Anlass des 23. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung bezeigten ihm die fortschrittlichen Menschen der Welt Hochachtung. Die Internationale Vereinigung der Zuideologie und Sonnenpolitik-Studiengesellschaften in Osteuropa und Zentralasien bildete das Internationale Gedenkkomitee für den großen Führergenossen Kim Il-sung und in Nigeria, Pakistan und Serbien wurden im Landesmaßstab die Gedenkkomitees gegründet. So wurden in vielen Ländern und Regionen der Welt die Gedenkkomitees gebildet. Die ausländischen Massenmedien lobten Kim Il-sung als Bahnbrecher der Ära der Souveränität, stets siegreichen eisernen Heerführer, hervorragenden Militärstrategen, Kapazität der Führung, Veteranen der Weltpolitik und Inkarnation der Menschenliebe. Der König und die Großkönigin des Königreiches Kambodscha sandten die großen Blumenkörbe an die TFIK-Botschaft in Kambodscha und die Delegationen und Persönlichkeiten der Parteien, Ministerien der Regierungen, Organisationen und Institutionen verschiedener Länder und der regionalen Organisationen statteten den TFIK-Vertretungen einen Besuch ab. In der Organisation für Völkersolidarität von Asien, Afrika und Lateinamerika gab es eine feierliche Veranstaltung zur Niederlegung des Blumenkorbs am Sonnenporträt von Präsidenten Kim Il-sung und in Guinea und Indonesien die Besichtigung der Gewächshäuser für Kim Il-sung. Überall in der Welt fanden hunderte politisch-kulturelle Veranstaltungen statt. Das afrikanische Internetseminar unter dem Motto »Die ewige Sonne«, an dem die Persönlichkeiten und Mitglieder des Internationalen, der Regionalen und der Nationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, der Parteien, Organisationen und zuideologischen Gesellschaften in afrikanischen Ländern teilnahmen, sorgte dafür, dass es in der Völkergemeinschaft eine heiße Atmosphäre der Verehrung für die Sonne herrschte.